wo sind eure Lieder, eure alten Lieder? Fragen die aus anderen Ländern, wenn man um Kamine sitzt, matt getanzt und leer gesprochen und das Highlife-Spiel erschwitzt. Ja, wo sind die Lieder, unsere alten Lieder? Nicht für'n Heller oder Batzen mag Feins Liebchen barfuß sehen. Und kein schriller Schrei nach Norden will aus einer Kehle fliehen. Tot sind unsere Lieder, unsere alten Lieder. Lehrer haben sie zerbissen, kurz behoste sie verklampft. Braune Horden totgeschrien, Stiefel in den Dreck gestampft. Tot sind unsere Lieder, unsere alten Lieder.